Wie Sabine es schon gesagt hat, es geht heute um Familie. Etwas, was eigentlich zusammengehört, muss zusammenfinden. Dass wir als Christen uns sehen. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber wir leben in einer Zeit, wo so viele Christen verfolgt werden wie noch nie. Über 365 Millionen Christen erleben ein sehr hohes bis extremes Maß an Verfolgung in über 78 Ländern. 50 Länder findest du auf unserem Weltverfolgungsindex, der einfach nur die Länder highlightet, wo Glaube am meisten kostet. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, okay Eugen, aber das Thema ist Revival. Was hat Christenverfolgung mit Revival zu tun? Ich habe das Privileg, sehr viel unterwegs zu sein in der verfolgten Kirche. Und überall dort, wo ich Revival gesehen habe und erlebt habe, weil das gibt's heute noch übrigens, wo Menschen massenweise zu Jesus kommen, wo eine übernatürliche Atmosphäre herrscht, die Menschen zur Umkehr drängt und wo es so einfach ist, Menschen zu Jesus zu bringen, diese Revival gibt's noch. Und ich komme gerade aus einem Nachbarland des Iran, wo ich einige Geschwister treffen durfte, die dort aktiv sind. Und wenn ein Pastor dir erzählt, dass seine Gefängniszeit die beste Bibelschule war, die er je hatte, und er sagt, ich hatte so eine Beziehung zu Jesus und so eine Verbindung zu Jesus in dieser Zeit, dass ich, als ich rausgekommen bin, versucht habe, das irgendwie noch mal wieder hinzubekommen, in diese Verbindung zu treten, aber ich schaffe es nicht. Dann weißt du oder kannst dir so ein bisschen vorstellen, was Revival ist. Dass in den dunkelsten Momenten doch Erweckung da ist. Und vielleicht ist Revival und Erweckung etwas, was zusammengehört. Denn in den meisten Ländern, wo heute Erweckung stattfindet, herrscht richtig heftige Verfolgung. Und es gibt so diesen Satz, dass überall dort, wo Verfolgung ist, auch Erweckung ist, aber das stimmt leider nicht. Es gibt auch Momente, wo christliche Minderheiten vertrieben werden, wo Christen ihren Glauben nicht bezeugen können, weil sie so unter Druck sind. Aber eins kann ich dir sagen, überall dort, wo es Erweckung gibt, wo es Revival gibt, dort gibt es auch Verfolgung. Dort gibt es auch Widerstand. Und meine Frage an uns ist, hier in Deutschland, die wir so oft für Erweckung und Revival in unseren Gemeinden beten, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr das wirklich, weil das, was wir damit erbeten, ist auch Gegenwind? Weil wir müssen verstehen, Revival bedeutet, dass wir dem Feind Land abjagen, Menschen abjagen, die ihm nachfolgen und jetzt auf einmal Jesus nachfolgen. Wir stehen in einem Konflikt und wünschen wir uns wirklich Erweckung dann, wenn wir dafür einen Preis zahlen müssen als Kirche in Deutschland? Kann es vielleicht sein, dass Jesus unser Gebet nach Erweckung nicht erhört, weil er sagt, oh, Church in Deutschland, vielleicht seid ihr noch nicht ready. Vielleicht seid ihr noch nicht bereit für den Preis, den ihr dann tragen müsst. Sind wir bereit dafür, gerade zu stehen, wenn Widerstand kommt? Denn eins kann ich euch sagen, durch die Bibel hinweg, überall dort, wo Erweckung war, gab es auch einen Kampf. Und es ist ein unsichtbarer Kampf, der manchmal sichtbar wird, so wie wir heute hören werden. Und ich möchte euch zu Beginn in eine kurze Geschichte mit hineinnehmen. Eine alte Geschichte aus 2. Mose 17. Das Volk Israel ist gerade aus der Sklaverei befreit worden. Sie gehen auf wundersame Art und Weise durch das Meer, was geteilt wird. Und dann kommen sie in die Wüste an. Sie lagern dort und werden auf einmal von einem kriegerischen Wüstenstamm angegriffen. Und dort setzt diese Geschichte ein ab Vers 8. Bis 10 erstmal. Als die Israeliten bei Refidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Moses ihm befohlen hatte. Das Volk Israel ist unterwegs in das gelobte Land. Eine Strecke, die eigentlich nur 14 Tagesreisen entfernt ist. Je nachdem, wo man hin möchte in Israel, zwischen 380 bis 700 Kilometer. Aber ihr wisst, dass die Geschichte anders ausging, okay? Die waren 40 Jahre unterwegs. Also den Routenplaner, den hätte ich gern mal gesehen. Aber warum sie so lange unterwegs waren, das können eure Pastoren euch vielleicht ein anderes Mal erklären. Aber sie kommen dorthin und der Weg ins gelobte Land geht durch die Wüste. Geht durch einen Kampf und wir hören hier von diesem Kampf. Und für Israel ging es in diesem Kampf um alles. Es war ein Kampf um die Existenz. Sie wussten, wenn unsere Jungs, Josua und die anderen Jugendlichen, mit 40 waren sie damals noch Jugendliche, okay, also ich bin noch jugendlich, waren sie unterwegs, um die Familie zu verteidigen. Weil sie wussten, wenn wir versagen dort auf dem Schlachtfeld, dann sind unsere Familien dran, unsere Frauen, unsere Kinder, unser Hab und Gut und das Volk Israel wird es nicht mehr geben. Es war ein Kampf um die Existenz. Aber wie schon gesagt, Revival ist nichts anderes als die Eroberung von Festungen des Feindes. Und in diesem Kampf, wie Josua dort stand, diesen Kampf gibt es heute noch. Und ich möchte euch heute, das ist mir echt ein Privileg, jemanden vorstellen, Pastor Enrique. Er ist so ein moderner Josua. Er ist so jemand, der jeden Tag in diesem Kampf steht, in ganz dunklen Gebieten, in Gebieten, die komplett von Okkultismus überwuchert sind, in Gebieten, die, und er hat mir das gestern erzählt, wo die Atmosphäre tot ist, wo man den Tod riechen kann. Dort ist er unterwegs, um Reich Gottes zu bauen. Und was er dort erlebt, das hören wir nach einem kurzen Video. Kolumbien. In dem südamerikanischen Land bezeichnet sich die überwiegende Mehrheit der Menschen als Christen. Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit. Es gibt zahllose Kirchen und Gemeinden. Dennoch werden hier mehr Christen verfolgt als in jedem einzelnen Land des Nahen Ostens. Im jahrzehntelangen Konflikt zwischen Regierung, Paramilitärs, Guerilla und Drogenkartellen geraten Pastoren und ihre Gemeinden zwischen die Fronten. Kriminelle Drogenbanden wollen den Einfluss der Gemeinden eindämmen und sie unter ihre Kontrolle bringen und schrecken dabei auch nicht vor tödlicher Gewalt zurück. Gemeindemitglieder werden unter Druck gesetzt, auf ihren Feldern Pflanzen für die Kokainproduktion anzubauen. Guerilla-Einheiten werben Gemeindekinder als Kämpfer an oder entführen diejenigen, die sich widersetzen. Pastoren tun ihren Dienst an vielen Orten unter Lebensgefahr. Darüber hinaus stehen indigene Christen unter dem Druck ihrer Stämme, an okkulten Ritualen teilzunehmen und Geistern und Dämonen Opfer darzubringen. Als 2001 40 Pastoren innerhalb kürzester Zeit ermordet werden, wird Open Doors gebeten, mit den illegalen Gruppen zu verhandeln. Der junge Pastor Enrique wird Teil der Verhandlungsdelegation und begegnet Anführern, die schon viele Menschen getötet haben. Er selbst hat massive Verfolgung erlebt und wurde viele Male mit dem Tod bedroht. Heute hilft er als Leiter unseres Dienstes in Kolumbien Pastoren und Gemeindemitgliedern, Jesus mitten im Druck treu zu bleiben und Menschen in dieser gefährlichen Situation mit der freimachenden Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Gracias. Vielen Dank. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos nosotros. Der Friede Gottes und unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes para contar mi testimonio de vida y de sobrevivencia. Es ist für mich wirklich eine Ehre, hier bei euch zu sein und mit euch mein Zeugnis zu teilen, das was Gott gemacht hat, wie er mich überleben hat lassen. Como bien saben, vengo de Colombia. el país que tiene la guerra interna más larga de América Latina. Wie ihr schon gehört habt, komme ich aus Kolumbien und in unserem Land gibt es den am längsten anhaltenden bewaffneten Konflikt in ganz Lateinamerika. Ya pasamos 60 años de guerra interna en nuestro país. Wir haben in unserem Krieg seit 60 Jahren in einen inneren Krieg. Y las consecuencias han sido devastadoras. Und die Konsequenzen daraus waren wirklich niederschmetternd, vernichtend. Se dice que ya pasamos de 270.000 muertos en Colombia. Es gibt bereits 270.000 Tote aufgrund dieses Konflikts. Dicen también que pasamos ya de 8 millones de desplazados en Colombia. Es gibt bereits 8 Millionen Menschen, die vertrieben wurden von da, wo sie wohnen. Y esto porque en Colombia las guerrillas de izquierda tomaron las armas para llegar al poder por la fuerza. Und das liegt daran, dass die linksradikalen Guerillas sich bewaffnet haben, um an die Macht zu kommen. Pero con el tiempo ellos terminaron atropellando la población que decían que defendían. Und sie haben dann die Bevölkerung quasi angegriffen und die wollten sich verteidigen. Y un grupo de campesinos, comerciantes, ganaderos también tuvieron que armarse para defenderse de la guerrilla. Und eine Gruppierung von Bauern und Landsleuten, die haben sich dann entschieden, dass sie sich auch bewaffnen, um sich zu verteidigen. A este grupo se le conoce en Colombia como los paramilitares. Und diese Gruppierung ist als paramilitärische Bewegung bekannt in Kolumbien. Entonces estos grupos se empezaron a enfrentar entre ellos. Das heißt, diese zwei Gruppierungen, die haben sich jetzt gegenseitig bekämpft. Y la población civil quedó en medio del fuego. Und mitten in diesem Kampf steht die Zivilbevölkerung. Entre ellos quedó también la iglesia. Und genau da steht auch die Kirche. Y yo vengo de esas montañas. Und ich komme aus diesen Bergen Kolumbiens. En mi infancia yo no vi presencia de la fuerza pública, sino solo guerrillas. Und in meiner Kindheit, da habe ich überall einfach diese Guerillas gesehen. Y ustedes saben que la guerra genera mucha escasez. Pobreza, miseria. Und ihr wisst, dass jeder Krieg unglaublich viel Armut und Leid einfach nach sich zieht. Y la única esperanza que teníamos cuando niño era tomar las armas también para salir adelante. Und die einzige Chance, die wir als Kinder hatten, war, dass wir uns auch bewaffnen, um einfach überleben zu können, um Teil zu werden dieser Guerillas. Cuando niño nos preguntábamos el uno al otro, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y siempre mencionábamos como el comandante de la guerrilla. Und als Kinder wurden wir ganz oft gefragt, und was willst du mal sein, wenn du erwachsen bist? Und wir haben immer gesagt, ich will der Anführer sein von den Guerillas. Yo tengo hermanos y primos hermanos que tomaron las armas y se fueron a la guerrilla. Und ich habe Geschwister oder Brüder und auch Cousins, die das gemacht haben, die Waffen genommen haben und jetzt Teil dieser Guerillas sind. Pero gracias doy a Dios, porque en esas montañas también se estaba predicando el Evangelio. Aber ich danke Gott dafür, weil in diesen Bergen wurde auch das Evangelium gepredigt. Y a la edad de 19 años, yo decidí mejor tomar una Biblia. Und ich habe mir mit 19 Jahren habe ich mich entschieden, besser, ich nehme eine Bibel in die Hand. Ir para la iglesia. Und ich gehe in die Kirche. Y empecé a ver la guerrilla y los paramilitares como mis enemigos que tenía que vencer. Und ich habe angefangen, die Guerillas und auch die paramilitärischen Gruppierungen als Feinde zu sehen, die ich bekämpfen muss. Porque yo veía cómo ellos se llevaban a los jóvenes, a los niños para los grupos. Weil ich habe gesehen, wie sie die jungen Menschen sammeln und wie sie behandeln, Yo no tenía formación ni académica ni teológica, pero tenía la palabra de Dios en mi mano. Und ich hatte gar nichts, ich war nicht ausgebildet, ich hatte keine theologischen Kenntnisse. Aber ich hatte das Wort Gottes in meiner Hand. Y empecé a predicar el evangelio en todos los pueblos a mi alrededor. Und ich habe in meiner ganzen Umgebung das Evangelium gepredigt. Y caminaba una hora, dos horas, tres horas para predicar en las montañas. Ich bin eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden einfach wie auf Wanderschaft gegangen, um überall das Evangelium zu verkünden. Como veía que los jóvenes llegaban a Jesús, yo seguía predicando en las montañas. Und als ich gemerkt habe, die jungen Menschen, die entscheiden sich wirklich für Jesus, da habe ich weitergemacht, das Evangelium zu predigen. Y creé un hábito. Llegué a caminar hasta 11 horas en un solo día de un pueblo a otro para predicar und el evangelio. Und ich habe wie so einen eine Gewohnheit mir eine Gewohnheit draus gemacht, das Evangelium zu predigen, dass ich tatsächlich sogar mal einen Tag 11 Stunden gelaufen bin, um zu predigen. De 21 años de edad me fui a un lugar a fundar mi primera iglesia en las montañas. Mit 21 bin ich an einen Ort gezogen, um dort eine Kirche zu gründen. Pero entre más predicábamos, más crecía la persecución contra la iglesia. Aber je mehr ich gepredigt habe, desto mehr wurde auch die Verfolgung. Porque la guerrilla y los paramilitares, cuando veían que los jóvenes nos seguían a nosotros y no se iban con ellos, nos declararon objetivo militar. Weil die Guerillas und auch die paramilitärischen Gruppierungen, als die gecheckt haben, dass die Jugendlichen jetzt bei uns landen, wurden wir zu ihrem Ziel sozusagen. En el año 2000, las guerrillas y los paramilitares asesinaron 43 pastores en Colombia. Im Jahr 2000 haben die Guerillas 43 Pastoren getötet. Y Puertas Abiertas llegó a Colombia para atender a las viudas y a los niños huérfanos que habían quedado a causa de la violencia. Und Open Doors ist in dieser Zeit nach Kolumbien gekommen, um den Witwen und den Waisen dieser Pastoren zu helfen. Y allí encontraron que había un pastor amenazado, que era mi persona. Und da haben sie auch mitbekommen, dass es einen bedrohten Pastor gibt, der ich war. Yo estaba en el centro de reclutamiento más grande que tenían los paramilitares en Colombia. Ich war mittendrin in diesem Zentrum, wo die paramilitärischen Gruppierungen Leute rekrutiert haben. Estaba recién casado como cualquier campesino en las montañas. Ich war wie jeder andere Bauer da auch in den Bergen. Y recibo una amenaza de muerte por un grupo paramilitar. Und ich habe von einer paramilitärischen Gruppierung Todesdrohungen bekommen. Los pastores en la región tenían mucho miedo de que me fueran a asesinar. Und die Pastoren in dieser Region hatten sehr viel Angst da um mich, dass man mich töten würde. La iglesia tenía mucho miedo que me fueran a asesinar. Auch die Kirche war sehr besorgt um mich, dass man mich umbringen würde. Yo decidí ayunar y orar y preguntar, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Que yo me vaya o me quede en este lugar? Und ich habe angefangen zu beten und wirklich Gott zu suchen und zu fragen, was möchtest du? Willst du, dass ich bleibe oder soll ich gehen aus dieser Region? Cuando yo estaba soltero, enfrentaba estas cosas yo solo. Als ich noch Single war, da habe ich diese ganzen Widrigkeiten ja nur, ging es nur um mich selber. Pero ahora estaba recién casado y quería saber qué pensaba mi esposa. Aber jetzt war ich nicht mehr allein, sondern ich war seit kurzem verheiratet. Und deswegen habe ich meine Frau gefragt, was denkst du? Ella sabía que estaban asesinando pastores. Und sie wusste, dass ganz viele Pastoren umgebracht werden. Me hizo el desafío más grande que a mí me han hecho en esta tierra. Und meine Frau, die hat mich vor eine so große Herausforderung gestellt. Porque ella me dijo estas palabras. Weil sie hat mir Folgendes gesagt. Enrique. Yo prefiero ser la viuda de un pastor. Ich bin lieber die Witwe eines Pastors. Que la mujer de un hombre cobarde. Als die Frau eines Feiglings. Si Dios nos trajo a este lugar. Wenn Gott uns hierher gebracht hat. Es porque Dios está con nosotros. Wenn Gott uns hierher gebracht hat an diesen Ort, dann deswegen, weil er Vamos mit uns ist. Vamos a seguir adelante. Wir werden weitermachen. Porque Dios está con nosotros. Weil Gott ist mit uns. Hermanos, después de ese desafío. Nach dieser Herausforderung meiner Frau llegaron los hermanos de Puertas Abiertas, sind die Geschwister von Open Doors de gekommen, diferentes partes del mundo, aus ganz vielen unterschiedlichen Gegenden y der empezaron Welt. A hacer presencia en nuestra iglesia. Und sie sind einfach anwesend gewesen. Sie waren y einfach in unserer Kirche anwesend. Los paramilitares no veían con respeto porque veían que teníamos muchos hermanos que venían a estar con nosotros. Und diese paramilitärischen Gruppierungen, sie haben plötzlich Respekt el vor uns bekommen, Andrés, weil sie gemerkt haben, wir haben hier internationale Begleitung sozusagen. El fundador de Puertas Abiertas, el hermano Andrés viajó de Holanda para estar con nosotros en Und Santa Fe. Und der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, ist extra aus Holland nach Kolumbien gekommen. Y un domingo como hoy estaba con nosotros en la iglesia. Und an einem Sonntag war er genau wie wir heute bei uns in der Kirche. Pero él también dijo, yo quiero ir donde está el campamento de los hombres que te amenazaron porque yo quiero hablar con ellos. Aber er hat auch gesagt, ich will nicht nur hier in der Kirche sein, ich möchte in das Lager der Männer, die dich bedrohen. Y él contó su historia. Und el hermano Andrés contó su historia. Und er hat seine Geschichte dort erzählt. Y le hizo una propuesta de diálogo de paz a ese grupo armado. Und er hat ihnen vorgeschlagen, dass sie in Friedensgespräche einsteigen sollen. Y les hizo una promesa. Und er hat ihnen etwas versprochen. Por cada hombre de ustedes que entregue su arma, Puertas Abiertas entregará una Biblia. Für jeden Mann, der seine Waffen niederlegt, wird Open Doors eine Bibel herbeischaffen, die er bekommt. Y el hermano Andrés me dijo, tú tienes que prepararte porque un día vas a estar en esa mesa de diálogo. Und er hat gesagt, du Enrique muss dich vorbereiten, weil eines Tages wirst du an diesen Verhandlungsgesprächen teilnehmen und am Tisch sitzen. Y Puertas Abiertas me apoyó para que yo estudiara mi bachillerato porque yo no había estudiado académicamente. Und dann hat Open Doors mich unterstützt, dass ich studieren kann, weil ich hatte keine akademische Ausbildung. 40 años tuvo que esperar toda la iglesia de esa zona de Colombia para tener el primer pastor bachiller, fui yo. 40 Jahre lang musste die Kirche in dieser Region warten, dass sie einen theologisch ausgebildeten Pastor bekommt, und ich war dieser Pastor. 45 años tuvo que esperar para tener el primer pastor teólogo y fue mi persona. Und 45 Jahre musste sie warten, dass dieser Pastor dann auch quasi eingesetzt wird, und ich war dieser Pastor. Mas sepan una cosa, amados hermanos. Ihr müsst eine Sache wissen. 4 años después que el hermano Andrés visitó esa región. 4 Jahre nachdem Brother Andrew in dieser Region war. Tuvimos un proceso de paz con los paramilitares en Colombia. Ist ein Prozess in Gang getreten mit den paramilitärischen Gruppierungen in dieser Region. Y Dios me dio el privilegio. Und Gott hat mir das Privileg de entregar geschenkt, 26.000 Biblias a los 26.000 paramilitares que entregaron sus armas. Dass ich 26.000 Bibeln verschenken konnte an 26.000 Männer, die ihre Waffen niedergelegt haben. Y empezamos a ver lo que Dios estaba haciendo en esas montañas de Colombia. Und wir haben wirklich erlebt, was Gott in diesen Bergen von Kolumbien machen kann. Hoy tenemos hombres que entregaron las armas que le están sirviendo a Dios en las montañas. Heute, auch heute noch kommen Männer, die ihre Waffen niederlegen, damit sie Gott dienen können. Ahora, cuando Dios me dio la oportunidad de quitar las armas a esos hombres, und als Gott mir diese Gelegenheit geschenkt hat, empezamos a formar una nueva generación de pastores en las montañas de Colombia. Als Gott mir diese Gelegenheit geschenkt hat, dass die Männer ihre Waffen niedergelegt haben, haben wir angefangen, eine neue Generation an Pastoren auszubilden. Creamos un instituto bíblico para formar una nueva generación de pastores. Wir haben ein biblisches Ausbildungszentrum gegründet, um diese Männer zu auszubilden in Theologie. Ahora los otros grupos armados empezaron a tomar posesión de ese territorio. Und dann wurden die anderen bewaffneten Gruppierungen auf uns aufmerksam. En una ocasión se metieron al instituto donde estaba formando a los muchachos. Und eines Tages kamen sie zu diesem Institut, wo wir ausbilden. Y los sentaron en un corredor y los amenazaron a todos ellos de muerte. Und sie haben alle sich aufreihen lassen wie so in einem Korridor und haben alle mit dem Tod bedroht. Y algunos pastores me decían, usted tiene que cerrar ese instituto porque pueden hacerle mucho daño a esos jóvenes. Und einige Pastoren haben gesagt, du musst dieses Institut zumachen, weil sie bedrohen uns mit dem Leben und sie werden den jungen Menschen sehr viel Schaden anrichten. Mas Dios colocaba en mi corazón que no debíamos cerrar porque estábamos formando pastores en zonas de conflicto. Und Gott hat mir das aber ins Herz gelegt, wir werden nicht zumachen, weil wir werden diese Pastoren ausbilden, dass sie genau in dieser konfliktbehafteten Zone sein können. Después de 3 años interno en un lugar pudimos graduar esa primera generación de pastores formados. Und nach 3 Jahren konnten wir diese ausgebildete neue Generation von Pastoren quasi senden. Y Dios me fue abriendo puertas para ir a otros lugares de Colombia. Und Gott hat mir so viele Türen geöffnet, dass ich an unterschiedliche Orte in Kolumbien gehen konnte. Lugares que muchas veces hay unas líneas invisibles por donde uno no puede pasar. Und es sind so Orte, wo es wie unsichtbare Linien gibt, über die man nicht drüber treten darf. Se conocen como franjas rojas donde de un grupo de una población no pueden pasar a la otra población. Das sind so, ich sag mal, rote Zonen, wo die Bevölkerung der einen Zone nicht in die andere Zone rüberkommen darf. Muchas veces como no hay carreteras, los caminos son por los ríos. Hay que ir en barco, en lanchas por los ríos. Und weil es keine Straßen in diesen Regionen gibt, es sind diese unsichtbaren Linien oft über Flüsse. Sind die oft, y a veces die oft de este lado del río está un grupo de guerrilla y de este otro lado del río es un grupo paramilitar. Und auf der einen Seite des Flusses leben die Guerillas, auf der anderen Seite des Flusses leben diese paramilitärischen Gruppen. Pero Dios nos ha llevado a esos lugares a fortalecer a nuestros hermanos. Aber Gott hat uns geschickt, dass wir die Brüder dort stärken. Colombia tiene dos motores de persecución bien fuerte. Kolumbien hat zwei Dinge, die Verfolgung antreibt. El primero que les he contado es el crimen organizado. Das erste ist das organisierte Verbrechen. Y el segundo es el antagonismo étnico. Und das andere ist so dieser Kampf zwischen den Ethnien, zwischen den Völkern. Es decir, Dios también me ha llevado a las montañas donde hay comunidades indígenas que no les he permitido conocer a Jesús. Und Gott hat mich auch geschickt, dass ich in Regionen in den Bergen gehe, wo Eingeborene leben. Cuando un indígena se convierte en las montañas, es muchas veces llevado a la cárcel y es azotado o torturado por las comunidades indígenas. Und wenn ein indigener Mensch sich für Jesus entscheidet, dann ist es meistens eigentlich so, dass er ins Gefängnis kommt, dass er dort gefoltert wird, dass er schlecht behandelt wird, gewaltvoll behandelt wird. Pero allá llegamos nosotros para fortalecer a nuestros hermanos und que sigan adelante. Genau da sind wir reingegangen, um diesen Geschwistern zu helfen und um sie zu stärken. Llevamos entrenamiento bíblico. Wir haben ihnen, wir unterstützen sie mit biblischer Lehre. Le llevamos Biblias para que ellos puedan seguir compartiendo. Wir schicken ihnen Bibeln, dass sie sie weiter verteilen können in ihrem Umfeld. Proyectos de desarrollo socioeconómico para que ellos puedan sostenerse en medio de la persecución. Wir machen dort sozioökonomische Projekte, dass wir sie unterstützen können, dass sie sich weiterentwickeln können. Pero Dios también nos ha dado el privilegio de tener un lugar. Und Gott hat mir aber auch das Privileg geschenkt, dass wir einen ganz bestimmten Ort haben. Es un lugar de refugio donde traemos todos los niños huérfanos y víctimas de reclutamiento de los grupos alzados en armas. Es ist ein wie so ein Refugee, ein Flüchtlingslager sozusagen, ein Ort, wo wir all diejenigen Kinder, die betroffen sind durch die Opfer sind von der Gewalt, die Opfer sind, weil sie mit den paramilitärischen Gruppen oder mit den Guerillas in Kontakt gekommen sind, die wir dort sammeln, um ihnen zu helfen. Algunos pastores, para poder hacer su trabajo en las montañas, nos dejan sus hijos a nosotros para que cuidemos de ellos mientras ellos siguen haciendo la obra. Und manche Pastoren, die schicken uns auch ihre Kinder, dass sie dort in Sicherheit sind in diesem Zentrum, damit sie, wo sie sind, weiterhin das Evangelium predigen können. Ayudamos en la atención al trauma a los niños que han perdido sus padres o hermanos que han perdido sus tierras o familiares. Und wir helfen dort Kindern, die traumatisiert sind, weil sie vielleicht ihre Eltern verloren haben in diesem Kampf. Und wir behandeln sie, wir behandeln dort ihre Traumata. Pero también día tras día vemos todo lo que Dios está haciendo en las montañas de Colombia. Und wirklich Tag für Tag erleben wir, was Gott in den Bergen von Kolumbien macht. Ahora, amado hermano, ¿sabe por qué lo hacemos? Ihr Lieben, wisst ihr, warum wir das machen? En primer lugar, porque confiamos en que Dios está con nosotros. Als allererstes, weil wir wirklich davon überzeugt sind, Gott ist mit uns. Y en segundo lugar, porque entendemos que no estamos solos, somos una sola familia alrededor del mundo. Und dann auch, weil wir wissen, wir sind nicht alleine. Wir haben eine Familie über den ganzen Globus verteilt. Por eso vengo a decirles hoy, no deje de orar por nosotros. Und deswegen sage ich dir heute, hör nicht auf, für uns zu beten. Yo siempre he creído que la oración es el arma más poderosa que existe en la tierra. Ich habe immer geglaubt, dass die stärkste Waffe der Welt das Gebet ist. Porque cuando la iglesia ora, el infierno tiembla. Weil wenn die Kirche betet, dann zittert die Hölle. Y cuando la iglesia, la oración une el altar con el trono de Dios. Weil dein Gebet, unsere Gebete, sie vereinen unsere Welt hier mit dem Thron Gottes. Y las oraciones que descienden del altar al trono son las oraciones que también descienden del trono como intervenciones de Dios. Und die Gebete, die du wie auf einem Altar opferst, die hochsteigen zum Thron, die kommen auch wieder runter vom Thron. Dios está moviendo poderosamente en Colombia a pesar del conflicto. Obwohl wir diesen Konflikt in Kolumbien haben, erleben wir Gott auf eine gewaltige Art und Weise in Kolumbien. Se dice que tenemos más de 5000 iglesias en las montañas de Colombia. Wir haben mehr als 5000 Kirchen in diesen Bergen von Kolumbien. Aparte de dirigir los programas de Puertas Abiertas en Colombia, yo soy vicepresidente de una organización que tiene 1500 iglesias en Colombia. Und neben dem, dass ich die ganzen Programme von Open Doors vor Ort leite und Dinge dort verteile, bin ich auch der Vizepräsident von einer Organisation. Los hombres que en el pasado amenazaron mi vida ya no están. Die Menschen, die Männer, die damals mein Leben bedroht haben, die gibt es nicht mehr. Algunos murieron. Einige sind gestorben. Otros están en la cárcel. Einige sind im Gefängnis. Otros fueron extraditados. Andere wurden extraditados. Mandados a la a prisión de extraditados a Estados Unidos por nuestro tráfico. Sie sind quasi ausgewiesen worden in andere Länder und sind da jetzt im Knast. Pero yo sigo libre en Colombia predicando el Evangelio. Aber ich bin immer noch in Kolumbien und ich predige dort das Evangelium. Ahora, amados hermanos. Und deswegen, ihr Lieben. Un testimonio más que no conté en el primer culto. Ein frisches Zeugnis für dich, das hat er vorhin nicht erzählt. El máximo comandante paramilitar que negoció, que tuvo el proceso de paz en Colombia. Einer der ranghöchsten Kommandeure dieser Gruppierungen. Su nombre es Salvatore Mancuso. Sein Name ist Salvatore en Mancuso. Estuvo 17 años en prisión en Estados Unidos. Er war 17 Jahre in den USA im Gefängnis. Él fue el hombre que se sentó con el hermano Andrés para hablar del proceso de paz. Er war einer derjenigen, der mit dem Bruder Andrew an Tisch saß für diese Friedensverhandlungen. Y aparte de sus 17 años en prisión en Estados Unidos, pagó 3 años en Colombia. Und nachdem er 17 Jahre dann in USA im Gefängnis war, hat er noch mal 3 Jahre in Kolumbien im Gefängnis Ahora, gesessen. Recientemente me he reunido con él nuevamente. Und jetzt habe ich mich vor kurzem neu mit ihm in Verbindung Está gesetzt. Profundamente agradecido de la labor que nosotros hicimos en ese proceso. Und er war so dankbar für all die Arbeit, die wir seit diesen Anfängen der Friedensprozesse in Gang getreten haben. Y el gobierno de Colombia lo ha delegado como un gestor de paz en Colombia. Und die Regierung von Kolumbien hat ihn so als Botschafter für den Frieden inzwischen sozusagen gesetzt. A Eugene foto reciente de mis reuniones con él y dice Pastor, usted tiene que estar conmigo allí porque vamos a buscar la paz de Colombia. Und er hat vor kurzem ihm ein Foto geschickt und hat zu ihm gesagt, Enrique, Pastor Enrique, du musst zu mir kommen, du musst mit mir sein, weil wir werden diesen Frieden in Kolumbien weiter vorantreiben. Así que, amados hermanos, este reavivamiento que ustedes están orando aquí en la iglesia. Und das, ihr Lieben, ist das, wofür wir beten, eine Erweckung mitten in der Kirche und mitten in den Herzen derer. También nosotros lo estamos proclamando en Colombia. Und genau das, dafür beten wir auch, genau das rufen wir aus in Kolumbien. Yo voy a regresar a mi país. Ich werde nach Kolumbien zurückgehen. Confiado primero que Dios está conmigo. Als erstes bin ich mir sicher, Gott ist mit mir. Pero en segundo lugar confiando que tengo una familia que está orando por mí acá en Alemania. Aber als zweites weiß ich auch, ich habe hier eine Familie in Deutschland und ihr betet für por favor, mich. No deje de orar por nosotros. Bitte hört nicht auf für uns zu beten. Porque mucha gente me pregunta, Pastor, ¿usted cómo se mueve por esos lugares peligrosos? Weil viele Leute fragen mich, Pastor, wie machst du das? Wie hältst du es aus in dieser gefährlichen Umgebung? Algunos a veces dicen, pare, usted tiene que tomar la Tiene que estar más tranquilo, más Und manche sosegado. Sagen mir, hey, du musst mach mal ein bisschen langsam, mach ein bisschen ruhiger. Y yo digo, no, no, no puedo Und parar. Ich sage, nein, ich kann La guerrilla nicht aufhören. No para. Die Guerilla Los hört, paramilitares der, no paran. Der Krieg, die Guerilla, Los drogadictos die paramilitares, no paran. Die hören nicht Los auf. Alcohólicos no die paran. Alkoholiker, sie hören nicht auf. Nosotros, ¿por qué tenemos que parar? Warum sollen wir aufhören? Porque yo he creído que los hombres de Dios somos inmortales hasta cumplir el propósito de Dios en Weil la tierra. Ich glaube daran, dass wir Männer Gottes, dass wir unsterblich sind bis zu dem Tag, wo wir die Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat, auch erfüllt haben. La Biblia dice que Dios tiene contado aún los cabellos de nuestra die cabeza. Die Bibel sagt, dass auf deinem Kopf jedes Haar gezählt ist. Y amados hermanos, yo me he dado cuenta que hay dos cosas que está haciéndole daño a la iglesia. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die der Kirche schaden. Y tenemos que eliminar esas dos cosas. Und diese zwei Dinge, die müssen wir aus dem Weg räumen. La primera es la comodidad, el confort. Das, die erste Sache ist deine Bequemlichkeit oder unser Komfort. Y la segunda es la cobardía. Und das zweite ist unsere Feigheit. Hay mucha gente cobarde. Es gibt so viele Feiglinge. Y así no podemos ganar esta batalla. Und so können wir diesen Kampf nicht Tenemos gewinnen. Que armarnos de valor. Wir müssen uns mit Mut bewaffnen. Weil Gott hat dir gesagt und hat uns gesagt, er hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Und unsere Waffen sind keine Waffen, keine menschlichen Waffen, keine weltlichen Waffen, sondern sie sind Waffen, die stark genug sind, um die Festungen des Feindes zu zerstören. Yo no escogí el país donde nací. Ich habe mir das nicht ausgesucht, in Kolumbien geboren, geboren worden zu sein. Du hast es dir nicht ausgesucht, en hier in Deutschland geboren de Dios, worden zu sein. En la soberanía de Dios, cada uno nació donde Dios quiso que naciera. Aber in Gottes, durch Gottes Souveränität ist jeder genau da geboren, wo er geboren worden ist. Pero sí podemos caminar juntos de la mano de Dios. Aber wir können gemeinsam Ore por nosotros. An der Hand an gemeinsam an Para mit der que Hand Dios an der nos anderen ese laufen, que necesitamos en Colombia. Um füreinander zu beten, damit wir in Kolumbien überall das sehen, dass Menschen erweckt werden. Ese es mi testimonio de vida y sobrevivencia que quería compartir. Das ist das, was ich heute mit euch teilen wollte. Dios le bendiga y ore por nosotros. Gott segne euch, betet für uns. Ich hoffe, ihr habt es gefühlt, oder? Das sind Josuas. Das sind diese Frauen und Männer, die sagen, nichts ist unmöglich. Die aber über 20 Jahre durch ein heftigen Prozess gegangen sind, durch so viele Niederschläge, um jetzt zu sehen, dass der größte Feind, der damals die Pastoren umgebracht hat, der so viel Leid verursacht hat für die Gemeinde, jetzt ihn anruft und sagt, kannst du mir helfen, Vergebung auszusprechen? Kannst du mir helfen, dass ich hingehen kann und um Vergebung bitten kann bei den Menschen, denen ich das Leid verursacht habe? Das ist ein Gott von Revival, der nicht repariert, sondern der neu macht. Und das ist das, was wir haben wollen. Wir möchten nicht, dass Jesus ein bisschen so drüber putzt und ein paar Flicken draufsetzt. Nein, dass er neu macht. Wie ging es weiter in der Geschichte mit Josua? Wir lesen das hier in zweite Mose, 17 von 10 bis 13. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Moses ihm befohlen hatte. An dieser Stelle mal ein kurzes Break. Wo sind die Frauen und Männer, die heute noch genauso wie Josua sagen, okay, Gott hat mir etwas aufgetragen und ich mach's. Nicht mit Jesus, was ist dein Plan B? Wo ist meine Work-Life-Balance? Wo habe ich Sicherheit? Wo kannst du mir jetzt schon sagen, dass alles gut wird? Nein, sondern Frauen und Männer, die sagen, nein, Jesus hat mir etwas aufgetragen, deswegen gehe ich da jetzt hin. Und deswegen mache ich das und deswegen werde ich mich gebrauchen lassen. Und er macht es, weil Moses ihm eine Zusage gibt. Die Zusage, ich werde auf dem Hügel stehen. Moses, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Und solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer und da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Mose, der Leiter dieses Volkes, er verspricht zu beten. Während du kämpfst, Josua, werde ich beten. Ich weiß nicht, ob es dir Mut machen würde in so einer Situation, wenn der Leiter sagt, ich werde für dich beten. Ich habe mir aber die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn Mose gesagt hätte, Josua, morgens, okay, zu so einer unchristlichen Zeit um 5 Uhr morgens treffen wir uns in meinem Zelt. Und wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Und wir beten für dich, weil du hast ja viel vor. Und würden ihn in den Krieg ziehen lassen. Was wäre passiert? Ich glaube, dass Josua an diesem Tag nicht heimgekommen wäre. Ich glaube, es musste wirklich so sein, dass es ein konstantes Gebet gab während dem Kampf. Dass Mose genau das tut, was er versprochen hat. Und sie stehen dort auf diesem Hügel und sie haben die Hände erhoben. Und ich finde, das ist ein geniales Zeichen für Kapitulation, Hände zu heben vor dem Herrn. Zu sagen, jetzt sind wir mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten am Ende, Gott, jetzt bist du dran. Und genau dort steigt er ein und sie verstehen auf einmal und sie sehen es, Gebet gleich Sieg, kein Gebet gleich Niederlage. Und sie sehen, wie Männer, vielleicht Freunde, Verwandte, Jungs, die sie kannten, auf einmal sterben, weil ihre Hände sinken. Und sie sagen, das können wir so nicht stehen lassen. Das müssen wir verändern. Sie zerren einen großen Stein daher, setzen den Mose drauf und stützen seine Hände, bis die Sonne untergeht. Nicht mal für 10 Minuten, okay? Bis die Sonne untergeht. Weil sie sagen, es ist keine Option, dass unsere Familie da unten stirbt, weil unsere Hände sinken. Und es gibt noch etwas, was mir in diesem Bibeltext aufgefallen ist. Es ist ein Zusammenhang zwischen Gebet und Intensität von Gebet und einer Sichtverbindung. Die drei Männer machen sich morgens auf den Weg auf den Hügel. Sie sagen nicht, wir beten ganz gemütlich mal in unserem Zelt. Nein, nein, sie gehen den Weg. Sie schaffen eine Sichtverbindung zu denen, die dort kämpfen müssen. Und gerade weil sie diese Sichtverbindung haben, intensiviert das ihr Gebet. Und das ist am Ende genau das, was unseren Dienst ausmacht. Das ist das, was wir mit unseren Gebetsmagazinen, die wir jede Woche rausgeben, machen. Wir wollen euch ein Gesicht geben. Es soll eine Sichtverbindung stattfinden. Dass du sagst, ich bete nicht nur in einen luftleeren Raum, sondern ich sehe die Menschen und ich möchte für sie einstehen. Weil dein Gebet macht den Unterschied. Nächste Woche ist Pastor Enrique wieder unterwegs. Er ist wieder unterwegs in den Gebieten, die immer noch kontrolliert werden von den Guerillas, an Orte, an die keiner von uns gehen kann. Das ist wirklich verrückt, wo er unterwegs ist. Er ist unterwegs in den indigenen Stämmen, in den Reservaten, wo man nur hineingehen kann, wenn man eine Genehmigung hat von den Mammos, von den Schamanen. Es ist ein absolut okkultes Pflaster. Und euch wird es die Gänsehaut hoch und runter jagen, wenn ich euch erzähle, wie sie diesen Okkultismus erleben und wie Christen durch Okkultismus verfolgt werden. Aber du kannst mitkommen. Du kannst Teil von dieser Geschichte sein, von Pastor Enrique und vielen anderen Missionaren und Evangelisten, die dort an die dunkelsten Orte der Welt gehen, um Evangelium weiterzugeben. Und wenn ich sie frage, was könnten wir als Kirche in Deutschland euch Gutes tun? Dann sagen sie uns immer, betet für uns. Oft denke ich, wenn sie wüssten, wie wir beten, würden sie uns nicht danach fragen, oder? Aber ich glaube, das, was sie meinen, wenn sie sagen, betet für uns, ist, könnt ihr den Blickkontakt aufrechterhalten? Könnt ihr uns sehen? Weil wenn du für jemanden betest, dann passiert etwas. Du siehst diese Person. Du machst dich eins mit der Not. Und dann wird dich der Heilige Geist sogar gebrauchen, irgendwie mitten am Tag für eine Person zu beten, wo du denkst, woher kommt dieser Impuls? Weil der Heilige Geist weiß, dass diese Person gerade in diesem Moment nicht beten kann. Und du stellvertretend für deine Schwester, für deinen Bruder beten kannst. Das ist das, was zusammengehört, dass wir als Kirche verstehen, wir gehören zusammen. Das ist der Ort, wo wir voneinander lernen. Wo wir auch lernen, wie wir in so heftigen Situationen, wie das der Pastor Enrique erzählt hat, weitermachen können. Dass unsere Frauen uns freisetzen in einer Art und Weise, die mir Angst macht, okay? Ich habe schon gesagt, vielleicht müssen wir nächstes Mal seine Frau einladen. Revival ist erreichbar nur durch Wüste und nur durch Kampf. Und lasst uns gleich eins machen. Für die Josuas dieser Welt zu beten, für sie einzustehen, weil dein Gebet einen Unterschied macht. Und er hat so viele Menschen, die er erreicht, und er wird diese Ermutigung, die er jetzt in dieser Woche hier tankt, die wird er weitergeben. Und ich möchte ihn bitten, dass du mit nach vorne kommst, Pastor Enrique. Und wir würden jetzt eine Zeit des Gebets haben. Und vielleicht hat dich an irgendeiner Stelle heute etwas berührt. Bete dafür. Und es gibt so viele Nöte, ob es die Standhaftigkeit der Christen sind. Ich habe mit einigen gesprochen, die sagen, der Druck war so hoch, wir mussten unseren Glauben verleugnen. Dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass ihr so alleine wart, dass ihr nicht die Kraft hattet. Das ist unser Job, dass sie die Kraft erhalten, ihren Glauben standhaft zu bezeugen. Bitte betet für Mut und für Weisheit, für Pastoren wie Pastor Enrique, dass sie mutig rausgehen und das Ding machen. Egal, was die Umstände sagen. Auch wenn alles dagegen steht, dass sie sagen nicht, oh, wir sind angstlos. Weil er hat mir ganz oft gesagt, und wir haben ganz viel zusammen geweint und wir haben ganz viel richtig tiefe Momente gehabt. Es ist nicht, dass ich keine Angst habe, sondern ich gehe trotzdem. Dieses Überwindersein, das ist das, was Mut ausmacht. Lass uns für die vielen jungen Menschen beten, die rekrutiert werden gegen ihren Willen. Gerade christliche Kinder sind favorisiert, um rekrutiert zu werden. um auch Druck auf die Pastoren auszuüben. Lasst uns für die Kirche in Kolumbien beten. Und lasst uns das gleich so machen. Pastor Enrique wird nach vorne kommen und diejenigen, die jetzt die schnellsten sind, okay, ihr dürft ihn umgeben und ihr dürft für ihn beten, für ihn stellvertretend, für die Kirche in Kolumbien. Und nehmt das bitte mit als Gebetsanliegen, weiter für unsere Geschwister in Verfolgung zu beten. Und die anderen, ihr dürft jetzt aufstehen. Jetzt dürft ihr aktiv werden. Jetzt dürft ihr den nächsten Schritt machen. Lasst euer Herz bewegen. Und dort, wo du stehst, bete laut. Segne die Kirche in Kolumbien. Bete für sie, für ihre Nöte. Und mach dich eins mit ihnen. Stelle diesen Blickkontakt her im Gebet. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment unsere Herzen verbindest. Heiliger Geist, komm du hinein und bring das zusammen, was zusammengehört. Stelle du den Blutkreislauf im Leib Christi wieder her, dass wir einander sehen, füreinander einstehen und einander segnen. Herr Jesus, danke dir für die vielen mutigen Pastoren, die jeden Tag unterwegs sind, kaum etwas zum Leben haben und trotzdem sagen, ich gehe nicht einer Karriere nach, sondern ich möchte Evangelium an die dunkelsten Orte der Welt bringen. Jesus, ich möchte dich bitten für die Christen, gerade in den indigenen Reservaten, dass du ihnen Autorität und Vollmacht gibst, in dieser okkulten, dunklen Umgebung Licht zu sein. Und danke dir, dass du Menschen, die Feinde gewesen sind, die Menschen umgebracht haben, dass du ihnen auch die Möglichkeit gibst, Freunde Gottes zu werden, Kinder Gottes zu werden. Und so beten wir auch für die Verfolger, Herr Jesus. Bitte begegne ihnen, begegne ihnen. Wir hoffen, dass der Podcast dich inspiriert hat und dir neue Ideen für deine Beziehung mit Gott gegeben hat. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.